Madagaskar, der geheimnisvolle rote Kontinent. Madagaskar um 800 nach Christus. Glaubt man den alten madagassischen Mythen, so wurde die Insel einst von hellhäutigen Zwergen bevölkert, den Wasimba. Sie gelten den Madagassen seit frühester Zeit als Urahnen und werden in höchsten Ehren gehalten. Seit jeher sehen sich die Könige der madagassischen Stämme als direkte Nachfahren der heiligen Zwerge. Dem Mythos zufolge haben sich die Wasimba in die undurchdringlichen Regenwälder im Herzen der Insel zurückgezogen und leben dort verborgen vor den Augen der gemeinen Insulaner bis heute. In der Tat ist die Siedlungsgeschichte Madagaskars kompliziert und bis jetzt nicht vollständig erforscht. Fest steht allerdings, dass die Besiedlung sehr spät erfolgt ist. Die ursprünglich unbewohnte Insel wurde erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus von Menschen besiedelt. Und dabei ist das rund 400 Kilometer vor der Ostküste Afrikas im Indischen Ozean gelegene Eiland alles andere als eine kleine Insel. Nein, Madagaskar ist mit einer Landfläche von rund 590.000 Quadratmetern die viertgrößte Insel der Welt und wird auch als sechster Kontinent bezeichnet. Dies rührt aber weniger von der Größe der Insel her, als von ihrer langen, isolierten Entwicklung. Vor mehr als 150 Millionen Jahren wurde die Insel von Afrika und vor rund 90 Millionen Jahren von Indien getrennt. Seither funktioniert sie quasi wie ein eigener Erdteil, was dazu geführt hat, dass auf Madagaskar eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entstanden ist. Eine weitere Besonderheit ist die bis zu 20 Metern dicke rote Erdschicht, die die Insel bedeckt und ihr zu weiteren Namen verholfen hat. Die Rote Insel oder der Rote Kontinent. Das Zentrum der Insel bildet eine Hochebene, deren vulkanische Krater zwischen 800 und 1600 Meter in den Himmel ragen. Dieses Hochplateau bedeckt etwa zwei Drittel der ganzen Insel und erreicht seinen Höhepunkt im Norden mit dem höchsten Berg der Insel, dem Vulkan Marumokotro, der 2876 Meter aufzuweisen hat. Nach Osten hin fällt die Hochebene sehr schroff und steil ab, gen Westen hingegen sehr sanft in Stufen. Diese Zweiteilung der Insel begründet auch die großen landschaftlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westküste. Der Westen besteht hauptsächlich aus Savanne und kargen Waldbeständen, während der Osten dicht bewaldet ist. Man vermutet, dass die Insel in früherer Zeit einmal vollständig bewaldet war. Die Erosion an den steilen Hängen des Hochplateaus hat aber ihr Übriges getan, diese Waldbestände zu vernichten. Bedingt durch die lange geografische Isolation beherbergt Madagaskar als ökologischer Inselkontinent eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Seit sich die Insel vor rund 100 Millionen Jahren vom südlichen Urkontinent Gondwanaland gelöst hat, entwickelte sich auf dem Roten Eiland eine ganz eigene Artenvielfalt. Die Mehrheit der auf der Insel vorkommenden Tiere und Pflanzen ist nur hier heimisch. Das bedeutet, dass diese Lebewesen im Wortsinne einzigartig sind. Denkt man an die Tierwelt Madagaskars, fallen einem zuallererst die Lemuren, jene agilen Halbaffen, ein. Sie sind mittlerweile so etwas wie das tierische Wahrzeichen der Insel geworden. Im Gegensatz zum Rest der Welt konnten sich die Lemuren auf Madagaskar im Laufe der Jahrmillionen aus einer einzigen Uraffenart ganz ungehindert entwickeln und zahlreiche neue Arten bilden. Denn hier auf der Insel rücken ihnen bis heute keine größeren Raubtiere oder andere Primaten zu Leibe, die ihren Bestand gefährden könnten. Madagaskar hat aber nicht nur eine ganz eigene Tierwelt zu bieten, sondern gleichzeitig vermisst man hier auch Lebewesen, die in weiten Teilen der Erde ganz selbstverständlich beheimatet sind. Zum Beispiel Giftschlangen und originäre Affenarten. Neben den Lemuren bevölkern noch eine Unzahl von Insekten, Reptilien, Vögeln, Amphibien, Schnecken, Schildkröten, Eidechsen und Krokodilen die Savannen und Regenwälder des Roten Kontinents. Darunter auch ein seltsames Fingertier, Aye Aye genannt, das wie die Lemuren zu den Halbaffen zählt. Außerdem gibt es hier auch eine Frettkatze, die in Europa und Amerika heimischen Wildkatzen an Wildheit bei weitem übertrifft. Sie ist die ärgste Feindin der kleinen Säugetiere und Vögel. Bemerkenswert sind zudem zahlreiche Tiere gigantischen Ausmaßes, die hier die Urzeit überdauert haben. So beispielsweise der aus zahlreichen Legenden bekannte Vogel Rock. Der sogenannte Elefantenvogel stirbt auf Madagaskar erst um 1900 aus. Aufgrund ihres urzeitlichen Erbes ist die Insel bis heute ein Paradies für Paläontologen. Aber nicht nur die Fauna des Roten Kontinents sucht auf der Erde ihresgleichen. Auch die Flora ist einzigartig. Botaniker schätzen, dass auf Madagaskar mehr als 10.000 unterschiedliche Pflanzenarten beheimatet sind. Darunter über 1.000 Orchideenarten und Wasserpflanzen sowie zahlreiche einzigartige Baumgewächse. Besondere Berühmtheit hat ein Baum erlangt, der des Wanderers oder des Reisenden Baum genannt wird, denn er verfügt am oberen Teil des Stammes über zweigliedrige Blätter, die einen Riesenfächer bilden. Am Grund ihres Blattstiels öffnet sich eine hohle Scheide, in der sich regelmäßig Trinkwasser in guter Qualität sammelt. Dieses kann der durstige Wanderer durch einen geschickten Schnitt in die Blattscheide abzapfen. In dieses von der Außenwelt abgeschottete, über Jahrmillionen unbewohnte Paradies vor der Ostküste Afrikas dringt ab dem 5. Jahrhundert nach Christus der Mensch ein. Damit ist Madagaskar eines der am spätesten besiedelten Territorien der Welt. Zunächst sind es Seefahrer aus dem 6000 Kilometer entfernten südostasiatischen Raum, die die Rote Insel auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten und tropischen Handelsgütern immer wieder aufs Neue ansteuern. So geht es viele Jahre, bis es um die Mitte des 10. Jahrhunderts zu einer regelrechten Invasion indonesisch-malayischer Einwanderer in den afrikanischen Raum und so auch nach Madagaskar kommt. Doch die Asiaten sind nicht die einzigen, die Interesse an der Insel haben. Auch Afrikaner aus der Volksgruppe der Bantu lassen sich an der Nordwestküste Madagaskars nieder. Schnell beginnen sich die Einwanderervölker zu vermischen. Und so dringt nach einiger Zeit eine Gruppe bantu-indonesischer Mischlinge von der Küste in das Innere der großen Insel vor. Im Hochland werden sie heimisch und bilden das bis heute sagenumwobene und rätselhafte Volk der Wasimba, das seit dem 17. Jahrhundert vollständig verschwunden, respektive wiederum in einer neuen Gruppe Einwanderer aufgegangen ist. Neben den asiatischen und afrikanischen Ursprüngen, die die Madagassen aufweisen, haben auch die Araber ihre Spuren auf dem Roten Kontinent hinterlassen. Sie setzen sich vor allem an der Nord- und an der Ostküste fest und gründen dort prosperierende Handelsniederlassungen. Der Zustrom arabischer Einwanderer und die Zunahme von Handelskontakten, die von den Niederlassungen auf Madagaskar ausgehend über den Indischen Ozean abgewickelt werden, nehmen in den nachfolgenden Jahrhunderten kontinuierlich zu. So ist Madagaskar quasi ein weiterer Außenposten im stets größer werdenden Haus des Islam. Es wundert nicht, dass auch die Errungenschaften der arabischen Welt bis nach Madagaskar dringen. Die erste Schrift, die auf der Insel verwendet wird, ist ebenso arabischen Ursprungs wie astrologische Kenntnisse und die Bezeichnungen für die Monate des Mondkalenders. Bis heute leben noch vereinzelt muslimische Bevölkerungsgruppen aus dieser frühen Siedlungsperiode in den Küstenregionen Madagaskars. Sie sind aber eine Minderheit. Denn mit der Ausbreitung der europäischen Interessen im Indischen Ozean ab dem 16. Jahrhundert werden viele arabische Niederlassungen zerstört und aufgegeben. Eine zweite asiatische Einwanderungswelle kommt im 10. Jahrhundert direkt aus dem indonesischen Raum über den Indischen Ozean an die Ostküste Madagaskars. Jene Emigranten besiedeln in Schüben zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert das madagassische Hochland. Man vermutet, dass die Insel bereits im 11. Jahrhundert vollständig, wenn sicherlich auch sehr dünn, besiedelt war. Die unterschiedlichen Volksgruppen rücken immer näher zusammen und kommen dadurch unweigerlich vermehrt miteinander in Kontakt. Und so beginnen sie, sich auszutauschen. Aus dieser Notwendigkeit heraus entwickelt sich im 11. Jahrhundert eine einheitliche madagassische Landessprache, Sie vereinigt Worte der verschiedenen Einwanderervölker und wird landesweit gesprochen. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die Größe und Unerschlossenheit des unwegsamen Siedlungsraumes vor Augen führt. Madagaskar ist aufgrund seiner komplizierten Besiedlungsgeschichte und der unterschiedlichen Einwanderervölker seit jeher ein Land mit vielen Chefs, wie die Madagassen selbst zu sagen pflegen. Jedes Tal, ja gar jedes Dorf hat seinen eigenen Häuptling. Und so kommt es, dass sich über die Jahrhunderte Dutzende kleiner Königreiche auf der Roten Insel bilden, die durch starke Familienverbände gestützt und organisiert werden. Heute ist Madagaskar zwar ein einheitliches Staatsgebilde, aber dennoch leben hier, nach offiziellen Angaben, nach wie vor 18 verschiedene, wenn auch miteinander verwandte Bevölkerungsgruppen malaiischer, afrikanischer und arabischer Herkunft. Die unterschiedliche Abstammung schlägt sich auch im Äußeren der Madagassen nieder. Vor allem die asiatischen und afrikanischen Einschläge führen dazu, dass sich in der Hauptsache zwei Stämme herausbilden. Zum einen die Skalaven, ein Volk mit negroiden Zügen, gekräuseltem, wolligem Haar und dunkler Hautfarbe. Und zum anderen die Hova, ein Volk malaiischen Typs mit heller, olivengelber Hautfarbe, schwarzen Haaren und kastanienbraunen Augen. In Bezug auf Lebensweise und Tradition weisen die Madagassen Merkmale aller Einwanderervölker auf. Von den Asiaten übernehmen sie die Techniken des Reisanbaus. Bis heute ist der Alltag der hauptsächlich von Landwirtschaft und Fischerei lebenden Bevölkerung geprägt durch den Reis. Er ist seit alters her im Mittelpunkt jeder Mahlzeit, morgens, mittags und abends in den unterschiedlichsten Varianten. Die von den afrikanischen Bantu eingeführte Viehhaltung kann sich hingegen nicht flächendeckend durchsetzen. Auch in ihrer Art, sich zu kleiden, folgen die Madagassen eher den Asiaten als den Afrikanern. Sie stellen aus Pflanzenfasern und Bast Tuch her, das sie zu Gewändern verarbeiten. Nur wenige Stämme kleiden sich, wie in Afrika üblich, in Leder, Fell und Wolle. Nicht durchgesetzt haben sich die afrikanischen Rundhütten. In Bezug auf die Bauweise ihrer Siedlungen folgen die Madagassen wieder ihren asiatischen Vorbildern und siedeln stets in viereckigen Wohngebäuden. Im Zentrum der madagassischen Tradition steht schon immer der Ahnenkult. Die Madagassen glauben an Dämonen und an die unsterblichen Seelen ihrer Vorväter. Ihnen huldigen sie durch mannigfache naturreligiöse Riten. Aus der Natur gewinnen sie zudem Heilmittel gegen Krankheiten und böse Vorsehungen. Als Fetische werden Dinge aus der Natur, wie Raubtierzähne, Korallen und besondere Steine, aber auch kunstvoll geschnitzte Tierstatuen und in späterer Zeit Metallkugeln verwendet. Besonders anschaulich wird dieser Fetischkult in der Krönungszeremonie eines neuen Stammesoberhaupts. Ein jeder Stammesführer benötigt einen Talisman. Ein solcher besteht aus Haarbüscheln und Nägeln des verstorbenen Regenten und aus Krokodilszähnen. Jeder Häuptling vermehrt nach seinem Tode diese heiligen Erbstücke durch Proben seines Haares und seiner Nägel. Sie werden getrocknet und, ähnlich wie es die Christen mit Reliquien ihrer Märtyrer machen, an prominenter Stelle aufbewahrt. Ist die Bereitstellung der herrschaftlichen Haare und Nägel eine vergleichsweise einfache Sache, so gestaltet sich die Beschaffung der Krokodilszähne schwierig und gefährlich. Das Tier wird im Rahmen einer speziellen Zeremonie gefangen und gefesselt. Nachdem ihm bei lebendigem Leibe einige Zähne gezogen worden sind, wird es unter dem lauten Jubel der Anwesenden wieder freigelassen. Seine Zähne werden zusammen mit den Haaren und Nägeln des verstorbenen Regenten dem neuen Herrscher übergeben. Sie dienen ihm als Talisman und werden dafür sorgen, dass seine Herrschaft lange währt und glücklich ist. Bis heute halten über die Hälfte der Madagassen an diesem Kult, der eng mit den naturreligiösen Riten verbunden ist, fest. Aber auch die christlichen und muslimischen Insulaner glauben daran, dass es die verstorbenen Ahnen, die Rasana sind, die die Geschicke der Lebenden lenken. Madagaskar, der rote Kontinent, besticht bis heute durch seinen ursprünglichen Charakter und durch seine einzigartige Fauna und Flora. Doch wie auch in anderen Teilen der Welt sind viele dieser einzigartigen Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Die zunehmende Besiedlung der Insel, damit verbunden die Rodung weiterer Flächen und die Nutzbarmachung des Landes, haben ihr Übriges getan, der Zerstörung der Natur auf dem Inselkontinent Vorschub zu leisten. Viele der nur hier heimischen Arten werden bald, wie einst der Vogelrock, der Vergangenheit angehören und nur noch als steinerne Zeugen zu uns sprechen können. Die Geschichte der Zerstörung Madagaskars ist älter als der Inselname und dabei genau wie dieser von Menschen gemacht. Sie begann mit der Ankunft der ersten Siedler und dauert bis in unsere Tage an. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.